Affen, Bier und Hüfthosen. Die Saarbrücker Kneipe Helmut und ihre schrägen Veranstaltungen. Ein Feature von Katja Preisner. Unter den Studenten fällt sie nicht groß auf. Eher klein und zierlich, gern in Jeans und Pulli, wahrscheinlich unter 30 und ziemlich ruhig. Auch als es am Anfang nicht so lief. Morgens Seminare in Soziologie, mittags Geld verdienen und abends Kneipe. Die eigene Kneipe, zumindest zu einem Viertel. Die wollte einfach nicht voll werden. Dass sie es gepackt hatten und noch mehr als das, wurde Trixie Hussong vielleicht klar, als ihre Gäste Sachen machten, die die meisten nicht mal an Fasnacht tun würden. Wir hatten für das Publikum so Affenmasken gebastelt. Also die haben wir kopiert und mit so einem Band zusammengeheftet. Und da haben dann 100 Leute hier gestanden, die eine Affenmaske anhatten. Das sah unglaublich blöd aus. Und statt zu klatschen, sollten sie alle Urwaldgeräusche machen. Und die haben das auch alle mitgemacht. Und das war noch gar nichts im Vergleich zu dem, was die Leute hinten in der Ecke machten. Also die Grundidee von dieser Affenrevue war eigentlich, dass ich mal den Leuten kein Motto vorgeben wollte, sondern ich wollte ganz gerne, dass sich die Leute selbst was ausdenken. Also die sollten sich in irgendeiner Form lustig über sich selbst machen, wie auch immer. Also die sollten sich auf die Bühne stellen und irgendeinen Quatsch machen, ganz egal was. Und am Anfang kamen die Anmeldungen auch recht spärlich. Aber das lief dann irgendwann und an dem Abend waren das auch 15 Teilnehmer etwa. Also teilweise waren die allein auf der Bühne, teilweise waren das 5, 6 Leute. Da gab es zum Beispiel, da hat jemand einen philosophischen Vortrag gehalten, der natürlich inhaltlich völlig unsinnig war und hat das zu Hause auf Video aufgenommen. Dann haben wir das hier im Videorekorder abspielen lassen. Es gab eine Pfadfindergruppe, die so richtig in Uniformen auf der Bühne gesessen hat mit einem künstlichen Feuer und hat Pfadfinderlieder zum Besten gegeben. Es gab eine Hip-Hop-Gruppe, die dann Breakdance gemacht hat, sich Glanz-Jogging-Anzüge anzog und die haben natürlich vorher auch nicht geübt. Die haben das dann einfach, spontan gemacht. Was gab es denn noch? Es hat jemand mit einem Kaffeelöffel Popcorn auf der Backe gespielt. Was habe ich denn gemacht? Ach ja, ich hab mir ein Dirndl angezogen und habe die Heidi-Titelmelodie gesungen mit einer Freundin. Und mit meinen beiden Bandkolleginnen eine Supremes-Performance gemacht. Dazu hatten wir uns schwarze Perücken ausgeliehen und haben Schuhcreme ins Gesicht geschmiert, was auch völlig blöd aussah. Besonders, weil die eine von uns knallhellblaue Augen hat und blonde Augenbrauen. Aber ganz schön war an dem Abend, dass oft sind das halt so die gleichen Leute, die bei diesen Veranstaltungen mitmachen. Das sind dann halt wirklich irgendwelche Musiker, die da normalerweise in sich in Bands tummeln. Aber an diesem Abend haben auch ganz andere Leute mitgemacht, die also mit sowas eigentlich überhaupt nichts am Hut haben, noch nie auf einer Bühne gestanden haben und auch dementsprechend aufgeregt waren. Und das fand ich sehr schön. Schön ist ansonsten nicht so das richtige Wort fürs Helmut. Ein fensterloser Schlauch, der hinten ums Eck geht, mit niedriger Decke, bisschen muffig und verdammt dunkel. Man muss schon ziemlich gute Augen haben, um zu sehen, dass rechts eine lange Bar ist, links ein Flipper, wo man gerade gegenrennt ein paar Stehtische und hinten eine Billardplatte. In dieser Schachtel ist in der Ecke eine Art Bühne für Bands, die keine Platzangst haben. Der Billardtisch steht komischerweise auf einer Empore mit Holzgeländermarke Gelsenkirchener Barock. Und mittendrin, wie die Faust aufs Auge und als Geschenk für die, die als Erste kommen, eine gepolsterte Eckbank aus Kunstleder in Orange. An den Wänden hat jemand rot-blaue Flammen aufgemalt, schließlich schreibt sich das Helmut mit 2 L, wie die Hölle. Dann gibt's einen Fernseher, der mit rosa Plüsch umklebt ist, mit einem Strauß Plastikblumen drauf. Und hinten rechts, wo es runter zu den Toiletten geht, eine komplette Wand karibischer Sonnenuntergang. Eine Fototapete wie zu schlimmsten 70er-Zeiten. Aber das meiste Geld haben die Helmut-Betreiber wahrscheinlich in einen kleinen Glaskasten gesteckt. Da dreht sich eine Mini-Disco-Kugel über 4 Barbie-Puppen, die eine Band darstellen. Kiss. Manche erinnern sich noch, das waren die, die Ende der 70er nur geschminkt aufgetreten sind. Mit schwarz-weißen Masken durfte nie Fotos ohne geben. Und jetzt stehen sie hier, 30 Zentimeter groß, gibt's nur in Amerika zu kaufen, jede Puppe 40 Euro. Und die Fans von damals haben eine Kneipe. Aufgemacht haben wir im Mai 99. Das war auch eine relativ kurzfristige Aktion. Der Andreas und der Karl sind irgendwann mal auf mich zugetreten und haben gefragt, ob ich Lust hätte, sowas zu machen. Es war von Anfang an so ein bisschen in unserem Hinterköpfchen, dass wir auch Konzerte und Veranstaltungen machen. Aber im Vordergrund stand eigentlich erstmal die Kneipe. Und die war nicht besonders spektakulär. Aber sie wurde es. Langsam. Wir haben hier mal eine Party veranstaltet von einem Bekannten von mir. Der hat hier Geburtstag gefeiert und der hat gesagt, er würde gerne einen Heavy-Metal-Contest machen. Und ich habe gesagt, das ist eine prima Idee, aber du schaffst es nie, die ganzen Leute dazu zu kriegen, sowas einzuüben und sich auf die Bühne zu stellen und sich hier zum Affen zu machen. Aber es hat tatsächlich funktioniert und das war super lustig. Und wir haben uns alle ganz schrecklich amüsiert. Heavy Metal, auch so eine Sache, die in den 70ern und vor allem 80ern mal in war. Richtig harte Gitarrenmusik und Männer mit Lederklamotten und langen Haaren. Und das dann als Bandwettbewerb in der Saarbrücker Kneipe. Verschiedene Saarbrücker Bands haben Heavy-Metal-Klassiker oder Hardrock-Klassiker gespielt. Zum Beispiel hat die Britpop-Band Looney hat AC/DC gecovert. Irgendwelche Noise-Rocker haben dann Iron Maiden gespielt oder was auch immer. Und sie haben sich alle Langhaarperücken übergezogen und Stirnbänder angezogen und ihre Nidenarmbänder ausgepackt und Sonnenbrillen angezogen und furchtbar, furchtbar gepostet. Und das war extrem lustig. Und an diesem Abend hat der Theo von Immer Rock'n'Roll Magazin, das ist ein Online-Magazin für die Saarbrücker Musiker, und ich sind dann halt auf die Idee gekommen, sowas regelmäßiger zu machen und dann bestimmten Mottos aufzuführen. Und dann haben wir uns irgendwann mal abends zum Bier getroffen, haben uns überlegt, was uns dazu einfällt. Und wir haben dann gleich mal für die nächsten 10 Jahre geplant. Also uns sind dann ganz furchtbar viele Sachen eingefallen. Und so fing das an. Und dann haben wir 3 Monate später die erste Veranstaltung gemacht, die dann in Zusammenarbeit mit dem Immer Rock'n'Roll Magazin stattgefunden hat und mit uns. Und eine dieser ersten Veranstaltungen war die Betroffenheitskaraoke. Karaoke ist dieser Spaß, wo Menschen in Kneipen irgendwelche bekannte Lieder zum Playback singen. Den Text kann man ablesen auf einem Bildschirm, passend zur Musik. So ähnlich war das auch im Helmut. Tja, wir hatten einen Heimorgler engagiert. Der hat 2 Wochen vor der Veranstaltung eine Liste gekriegt, zu der man sich vorher anschreiben sollte. Der hat die eingeübt und jeder konnte sich quasi beim Immer Rock'n'Roll Magazin anmelden für diese Betroffenheitskaraoke. Wichtig war, dass es ein deutscher Titel war und dass er in irgendeiner Art und Weise betroffen machte. Also da war zum Beispiel dabei Teddybär 1-4 oder Wozu sind Kriege da von Udo Lindenberg und Pascal, Nicole ein bisschen Frieden, Die weißen Tauben sind müde von Hans Hartz. Ja, alles, was er auf die Tränendrüse drückte. Das war sehr albern. Wichtig ist, dass es albern ist bei den ganzen Veranstaltungen. Das ist quasi das Credo des Ganzen. Meine Damen und Herren, ich und meine Konferenzierin Anita und Harald möchten Sie recht herzlich zu der ersten Betroffenheitskaraoke hier in Saarbrücken im Helmut begrüßen. Und dann ging's los, in grellen 70er-Jahre-Klamotten und mit viel Pathos in der Stimme. Im Publikum wieder fast 200 Leute. Und alle Freunde waren so hungrig. Das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Die Mitorganisatoren Ralf Tabellion und Peter Theobald von der Internetzeitung Immer Rock'n'Roll staunen heute noch, wie leicht es damals lief. Es gab eigentlich von Anfang an keine Probleme, Mitwirkende zu finden. Viele haben einfach nur auf die Möglichkeit gewartet, sowas zu machen halt. Nur gab es das Angebot halt einfach nicht. Es gibt ganz viele Männer, die sich gerne mal im Frauenkostüm auf die Bühne stellen und irgendwas Seltsames machen. Ich weiß nicht, wo das herkommt und ob das vielleicht sonst noch irgendwelche mir verborgenen Gründe hat, aber der Anteil derer, die das gerne mal machen, ist erschreckend hoch. Man hat ja auch in der Regel nicht unbedingt die Möglichkeit, sagen wir mal, wirklich aus sich rauszugehen und als Hausfrau verkleidet auf der Bühne zu stehen und von Johanna von Kotschian zu singen. Also das kann man nicht gerade jeden Tag machen. Auch wenn man es vielleicht nicht hört. Die beiden Immer Rock'n'Rolls haben ganz bürgerliche Berufe. Ralf ist Erzieher und Theo ist kaufmännischer Angestellter. Aber bei den schrägsten Veranstaltungen im Helmut kann man sicher gehen, dass sie ihre Finger im Spiel haben. Teilweise kommen Ideen von außen, wo dann Leute sagen, also hättet ihr mal Lust, dies und dies zu probieren, und dann wird das halt ausgearbeitet. ja, aber meistens sind das einfach so ganz normale Brainstorming-Aktionen, halt, wo man sich abends dann hinsetzt und sich mal überlegt, was ist blöd, was gab's noch nicht. Was würde sonst auch niemand machen? Ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Betroffenheitskaraoke. Wer veranstaltet eine Karaoke-Show mit Songs, wo man normalerweise, wenn man sie im Radio hört, die Tränen einem in die Augen schießen? Ja, wir haben es gemacht. Das kam auch prima an. Mal andersrum denken, nicht was kann man machen, sondern was würde sonst niemand machen? Und das ist dann meist ziemlich trashig, um es mal mit einem Modewort zu sagen. So wie die Einrichtung im Helmut. Ja, Trash beinhaltet eine gewisse Geschmacklosigkeit. Also das sind so Sachen, wo man eigentlich erstmal so zusammenzuckt und denkt, ist das furchtbar kitschig oder ist das furchtbar albern oder ist das hässlich oder was auch immer. Trash sind so Sachen, wo die Peinlichkeitsdrüse am Hals anschwillt und man mit den Augen zuckt. Also das können ganz verschiedene Sachen sein. Das können Klamotten sein, das kann Musik sein, das können Bilder sein, irgendwelche Aktionen sein. Das ist ja ein recht weitläufiger Begriff, würde ich mal sagen. Die Gäste im Helmut können mit Kitsch und Trash jedenfalls hervorragend leben. Und nach fast 3 Jahren Helmut ist heute klar, dass die Kneipe doch eine echte Lücke gefüllt hat. Guter Live-Club. Einziger Live-Club der Stadt, wo noch gute Musik läuft, wo überhaupt noch Musik läuft. Also was halt auch ganz schön ist, ist halt, wenn man öfters hierher kommt, dann kennt man auch irgendwann die ganzen Leute und ist so eine sehr familiäre Atmosphäre hier. Ja, die Atmosphäre ist ja immer gut. Man trifft seine Bekannten hier. Es macht Spaß, hier läuft gute Musik. Und für uns als Band ist es natürlich auch klasse, weil es nicht so viele Möglichkeiten gibt, in Saarbrücken aufzutreten. Das ist der einzige alternative Club mehr oder weniger hier. Und da kann man sich halt richtig austoben. Wenn man in dieser Subkultur lebt, dann ist das kein Problem. Dann hat man hier 100% Spaß sozusagen. Ich denke, im Nauwieser Viertel hat sich der Helmut schon etabliert. Und ist wichtig auf jeden Fall, weil das der einzige Ort ist, in dem solche Veranstaltungen noch stattfinden in Saarbrücken. Daran ist Saarbrücken eher arm, gemessen an dem, was das Helmut macht. Das Publikum im Helmut ist gemischt. Auf jeden Fall ist es keine reine Studentenkneipe, auch wenn es im Nauwieser Viertel liegt. Und auf jeden Fall ist das Helmut auch irgendwie alternativ, jedenfalls nicht glatt und bürgerlich. In den meisten Saarbrücker Kneipen wird ein Oberlippenbart nicht weiter auffallen. Im Helmut kann man mit Oberlippenbart, glaube ich, noch ein Held werden. Im Grunde genommen trifft sich im Helmut die ehemalige Punk-Szene aus den 80er Jahren, ja, das ist so. Und die sind alle jetzt zwischen 30 und 40 und können sich immer noch nicht so ganz mit den Gegebenheiten des täglichen Lebens abfinden. Da kommt man eben auf so Quatsch, wie das im Helmut halt öfter passiert. Dass das funktioniert, liegt aber auch daran, dass es im Helmut ziemlich familiär zugeht. Man kennt sich eben aus früheren Kneipen, vom Studium, aus der Szene, eine Brühe halt. Auch Kai-Florian Becker war längst Stammgast im Helmut, als er mit seinem Vorschlag kam. Die Idee des Pub-Quizzes habe ich aus Schottland mitgebracht, wo ich ein halbes Jahr war für Auslandsaufenthalt vom Studium. Und da ist halt die Regel, dass einmal in einer Woche irgendjemand ein Pub-Quiz veranstaltet. Das ist meist sogar jemand, der durch verschiedene Pubs reist. Das heißt montags in dem einen, dienstags in dem anderen. Und dort das dann veranstaltet. Und da war ich zweimal gewesen und das fand ich sehr interessant und als ich dann wieder hier in Deutschland war, beziehungsweise in Saarbrücken, hatte ich dann die Trixi vom Helmut angesprochen, ob das eine Idee wäre. Und dann meinte sie, ja, ihre Schwester hat auch schon die Idee gehabt. Und dann habe ich anfangs mit der dann zusammen das Pub-Quiz im Helmut gemacht. Einmal im Monat rauchen im Helmut jetzt also die Köpfe. Und das schon seit 1,5 Jahren. Die Gäste tun sich zu kleinen Rateteams zusammen und der Moderator stellt die Fragen. Wie lautet der Name des ersten Saarbrücker Tatortkommissars? Vielleicht kann ich kurz sagen, wie die Folge hieß. Saarbrücken an einem Montag. An jedem Tisch beugen sich jetzt die Teams über die Antwortzettel. Da wird getuschelt und immer schön ein Bierdeckel auf die Antworten gelegt, damit auch ja niemand vom Nachbartisch abschreiben kann. Das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Spaß mit Freunden, Unterhaltung und einer doch etwas seltsamen Art von Ehrgeiz in Disziplinen, die noch wesentlich weltfremder sind als die bei Jauch, besonders gut abzuschneiden. Und außerdem gibt es Geld zu gewinnen und dann gehen wir alle paar Monate von dem angesammelten Geld dann lecker Sushi essen. Der Antwortzettel wird dann mit sorgenvoller Miene beim Moderator abgegeben, in der Hoffnung, dass es stimmt und dass es möglichst viele Punkte gibt. Der erste saarländische Tatortkommissar weiß doch jeder. Kommissar Lierstahl alias Dieter Ettler von 70 bis 72. Wusste auch keiner. Hut ab, Hut ab. Und daher jetzt der Zwischenstand. LLPs 5 Punkte, Leprosin 9 Punkte. Dann haben wir 10 Punkte Mikado. Wenn beim Pubquiz noch alle recht normal aussehen, dann ändert sich das spätestens bei den Hipster-Image-Abenden. Das ist eine Spezialveranstaltung, auch wenn es eigentlich nur eine Art Disco ist. Zwei Typen, die Musik auflegen. Aber die Musik ist speziell, die Typen sind speziell und ihre Kleidung ist es auch. Hipster-Image kommt nämlich von der sogenannten Hipster. Eine geschneiderte Anzugshose, die auf der Hüfte sitzt. Also nicht bis zum Nabel hochziehen, sondern unterm Nabel. Das ist eine Hipster. Da gibt es in England verschiedene Schneider, die machen das natürlich noch. Und man muss dazu sagen, kann ich jedem nur sagen, die kostet nicht mehr wie eine normale Jeanshose im Jeans-Shop, ne? Und dann einen breiten Gürtel drauf und unten am Hosenausschnitt, je nachdem wie man es mag, individuell mit kleinem Ausschlag oder ganz eng, wie er Bock hat. Der Schlag muss 16 Inch haben, wie ein Quattrofenia in dem Film. 16 Inch. Aber nur Tom Platte und die Seinen fahren für sowas tatsächlich auch nach England. Und das Ergebnis sieht dann aus, wie aus den 60er Jahren übrig geblieben. Die Männer mit Hüfthosen und engen Hemden und die Frauen mit Rock und Pumps, Oberteilen mit coolen Op-Art-Motiven, eben auch 60er-Jahre-schick, very British. Früher hat man sowas Mods genannt, die sogenannten Modernists, und heute tut man's auch noch. Die Saarbrücker Mod-Szene ist eine der größten in Deutschland und eine der treuesten. Kein Wunder, dass es bei den Hipster-Image-Abenden im Helmut voll wird, aber auch die Nicht-Mods kommen in Scharen. Ich glaube auch, dass das einfach so ein bisschen an der netten Stimmung dann an dem Abend liegt. Und die zwei Toms machen das halt wirklich sehr gut. Und die sind dann noch am Tanzen in dem DJ-Pult und hängen ihre Plakate auf und ihre Union-Jack-Fahne und so weiter. Und man hat irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl, man wäre in England im Club an dem Abend. Ladies and gentlemen, Hipster Image, number 34 is Saarbrücken. Hipster Image ist eine sehr gute Party, deswegen auch. Und dann ein bisschen Show, Plattencover, würde Props ziehen, mit der Rassel rummachen, Ansagen, das gehört auch schon dazu. Das macht das Ganze ein bisschen lockerer. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, finde ich. Wir sind ja nass geschwitzt nach zwei Stunden mit Platten auf den Händen. Das Hipster Image hat halt einfach Flair. Die Klamotten, die Stimmung und die Musik. Da tanzen dann im Helmut auf einmal 200 Leute zu Sachen, die man sonst nur im Plattenschrank der Eltern findet und da wahrscheinlich auch nur mit spitzen Fingern anfassen würde. Es gibt zwei Lieder, die absolut hipstertauglich sind. Ich sage jetzt hipstertauglich. Das ist jetzt unser Sprachgebrauch, wenn wir uns unterhalten, welche Lieder wir auflegen. Das ist von Cindy und Bert, der Hund von Baskerville. Nebel zieht in dichten Schwaden übers Moor von Forest Hill. Grün gespenstig grinst ein Es ist Nacht in Baskerville. Und dann gibt es noch ein anderes Lied, ganz wichtig, ein absoluter Hit, wird in England um die 40 bis 60 Pfund gehandelt. Und zwar ist das die B-Seite, das schöne Mädchen von Seite 1 von Howard Carpendale. Und das Lied heißt Du hast mich, also so Howard Carpendale, total auf Psychedelic. Du hast mich, ja nur mich, ich leb nur für dich. Und am besten gibt's sowas dann von Schallplatte. Okay, mit Schallplatten arbeitet jeder gute DJ, also Plattenaufleger. Aber nur die beiden Toms vom Hipster Image legen Singles auf. Diese kleinen 45er, wo auf jeder Seite nur ein Lied drauf ist. Der Sound von so einer Single ist auch was ganz anderes als das ist von irgendeinem Sampler halt, wo die Single dann aufgenommen wurde. Gepresst wurde, dann ist die Qualität auch ganz schlecht. So eine originale Single hat dann ein ganz anderes Hintergrundgeräusch und das hört sich ganz anders an. Ich finde es halt besser, wenn man halt so eine Original-Single hat und man hört mal die Gitarre so richtig krachen und hört noch die Finger. Da gibt es sogar Beatles-Platten, zum Beispiel Blackbird. Da hört man richtig wie die Finger auf dem Akkordbrett. Und das ist einfach unglaublich ehrlich, auch von Beatles, ne, zum Beispiel. Und das vermisse ich so bei der heutigen Musik, da kommt nichts mehr persönlich. Da hat jemand eine gute Stimme, da wird ein Beat gesampelt, da wird drauf gesungen. Da gibt es eine Tante mit kurzem Rock, ne? Die Schnickschnack-Tante mit Schnickschnack-Klamotten. Und Schnickschnack-Musik. Die zwei Toms sind schon ganz schön altmodisch. Wenn sich die Nachbarn vom Helmut vielleicht manchmal Sorgen machen, was die nicht mehr ganz jungen Leute da drin so treiben, kann man sie eigentlich nur beruhigen. Da gibt's Musik aus den 60er Jahren, da spielen Bands die Lieder aus ihrer Jugend nach, da singen Leute deutsche Schlager aus den 70ern und neulich wurden sogar Gäste beim Tauschen von selbst aufgenommenen Mixkassetten beobachtet, einem ganz klassischen Relikt der 80er Jahre aus der Zeit vor der CD. Das riecht schon ganz verdächtig nach viel Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Bewusst nostalgisch ist das nicht angelegt, sondern das ist einfach die Zeit, wo auch rein medial die peinlichsten Sachen einfach passiert sind. Wenn ich mir angucke Hitparade, wenn ich mir angucke Ilja Richters Disco, vor allen Dingen die Endzeit dort halt so oder Formel 1, das ist auch an Peinlichkeit einfach nicht mehr zu toppen halt. Das birgt halt einfach die Ideen auch. Also schlimmer als damals ging es ja nicht. Außer vielleicht heute noch Viva. Also, aber das ist einfach nicht die Generation, die irgendwie Spaß macht zu verarschen. Nostalgie ist eine milde Form der Depression, sagt eine Weisheit. Klar, dass man sich distanziert. Aber im Helmut tut sich auch Neuzeitliches. Mit vereinten Kräften bemüht sich der kleine Club, Livebands für Konzerte nach Saarbrücken zu holen. Die Liste kann sich sehen lassen. Mit Tom Liever, Bernd Begemann, Fink und Rocco Schamoni haben einige der besten deutschen Musiker, die es momentan gibt, im Helmut gespielt. Und aus Amerika kommen regelmäßig junge Punkbands. Auch wenn es für beide Seiten nicht einfach ist. Es ist halt eine absolute Club-Atmosphäre hier. Die haben keinen großartigen Backstage-Raum. Das ist dann die Küche, wo sie sich umziehen. Das heißt, die hängen hier ab nachmittags 5 Uhr rum bis abends um 1, 2. Und man redet dann natürlich viel mit den Leuten und das ist wie bei jeder anderen Begegnung auch. Mit manchen wird man halt relativ schnell warm und hat ziemlich viel Spaß an den Abend. Und mit manchen kommt man halt irgendwie nicht so ins Gespräch. Aber die Bands benehmen sich bisher alle ganz gut. Also ich glaube, die haben auch fast alle relativ viel Spaß hier und oft waren sie auch schon 2-mal da oder sogar schon 3-mal da, wo sie dann ihrer Agentur sagen, naja, bei der nächsten Tour möchten sie hier ganz gern nochmal sein. Große Gagen kann das Helmut nicht zahlen. Schon die Unterbringung der Bands bringt die Logistik an ihre Grenzen. Die Konzerte sind im Helmut-Team vor allem die Sache von Andreas Porger, mit allem, was dazugehört. Die haben eine Zeit lang bei mir geschlafen, bei Trixi. Dann haben sie kurzfristig beim Freund von uns geschlafen, der dann seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Und mittlerweile haben wir quasi ein Zimmer angemietet, wo normalerweise bis die Büro drin ist und ansonsten, wo die Bands schlafen können in der Wohnung. Und wenn es jetzt immer noch 2 Bands sind, kann es immer noch vorkommen, dass ein Teil mit zu mir kommt. Ja, da muss man die Wohnung umräumen, dann hat man zusätzliche Matratzen oder die schlafen auf Luftmatratzen, Isomatten, je nachdem, wie viel das sind. Teilweise geht's, irgendwann nervt es auch, also wenn man gar nicht mehr so seine eigene Wohnung hat oder nicht dann morgens aufstehen muss, die Band pennt noch, muss man sich bemühen, leise zu sinnen. Dass man abends dann denkt, dass man sich die Klamotte rausholt. Immerhin, die Zeiten haben sich geändert. Die Verpflegung von Rockmusikern besteht nicht mehr, wie man mal glauben konnte, aus kübelweise Drogen. Und es wird auch nicht mehr automatisch das Hotelmobiliar zertrümmert. Nee, passiert gar nichts. Also wir sind alle sehr nett und mache sogar die Bettennummer. Nee, also das mit dem Sex und Wachs und Rock'n'Roll ist so nimmer. Also gerade bei den ganzen jungen Bands teilweise, die auch kein Alkohol trinken, also kein Fleisch. Keine Suchtstoffe, also auch kein Kaffee, nix. Gibt's schon einige, ja. Die meisten Bands schicken Anweisungen, was sie brauchen, also was sie gern hätten. Schwierig wird's eigentlich nur bei Veganern. Also mittlerweile ist es so, dass bei jeder Band, die hier spielt, 2 sind immer dabei, die vegetarisch essen. Und dann bei jeder dritten Band sind auch Veganer dabei. Da muss man dann gucken, wie man kocht und was man denen hinstellt an Brotaufstriche und dass da keine tierischen Produkte drin sind. Der Gang ins Reformhaus ist da noch der geringste Umstand. Sorgen machen andere Sachen. Die Konzerte gehen ins Geld. Bühnenanlage, Verpflegung, Unterbringung, Gage. Reich wird im Helmut niemand. Es gibt Momente, da, wenn man dann die Kontoauszüge sieht, da vergeht es einem. Da hat man keine Lust mehr und denkt, mein Gott, warum macht man das? Aber es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn hinterher jemand kommt. Auch schön, dass die Band hier gespielt hat. Das war ein richtiges Klasse-Konzert. Wir kriegen da auch was zurück, ja. Egal, wen man fragt, jeder, der im Helmut mit drin hängt, sieht es als aufwendiges Hobby. Keiner kann damit sein Geld verdienen. Trotzdem haben sie Gründe, weiterzumachen. Vielleicht, um selber was auf die Beine zu stellen, selbst vielleicht Einfluss zu nehmen auf die Stadt, in der man wohnt, ein gewisses Forum zu bieten, Raum zu bieten. Also es ist natürlich immer einfach zu sagen, ja, die Stadt, in der ich wohne, da passiert nichts, sie ist so langweilig, da gibt es nicht, wo ich abends hingehen kann, mein Bier trinken kann oder da gibt es keine Konzerte oder Veranstaltung. Also bleibe ich zu Hause und guck, ich weiß nicht, Talkshows oder Quizshows oder was und trüb dabei ein. Selber machen ist da schon schwieriger. Trotzdem finden sich so viele Freiwillige und irgendwie scheinen sie auch noch alle auf ihre Kosten zu kommen. Die Leute vom Immer Rock'n'Roll Magazin, Quizmaster Kai-Florian Becker und Tom Becker von den Hipsters. Tja, einfach zu sehen, wie das Publikum abgeht. Club Helmut ist so mit 150 Leuten wirklich voll und wir hatten teilweise über 200 Leute da drin, wo gar nichts mehr ging, wo die Leute so gestanden haben, aber was so eine klasse Party war nachher, das ist so unglaublich halt. Das ist ja auch nicht zu Ende mit den Vorführungen, sondern da ist danach, legen wir beide immer noch Platten auf, da geht es bis morgens 6 und das ist einfach eine klasse Party, das entlohnt einfach. Ja, außerdem erlebt man es selten, dass morgens um 4 in Saarbrücken irgendwelche 20- bis 30-Jährigen auf Max-Greger-Pogo tanzen. Das gibt's ganz selten. Bei uns gibt's das. Warum ich das mache? Ach Gott, ich bin geborener Selbstdarsteller. Es macht mir einfach Spaß. Es ist einfach so ein bisschen, das Fernsehen will mich nicht entdecken. Radio hat mich auch nicht entdeckt. Und einfach so ein bisschen der selbstdarstellerische Trieb, ein bisschen gerecht zu werden, das macht halt einfach Spaß. Da zu moderieren, zu sehen, dass sie es nicht wissen oder sich zu freuen, wenn sie es wissen. Das alles und Platten auflegen macht halt auch Spaß. Es geht halt hauptsächlich ums Platten auflegen. Also ich vermisse das, wenn ich einen Monat lang keinen Platten aufgelegt habe. Gut, inzwischen kommt schon ein bisschen was bei rum. Aber das ist halt Aufwandsentschädigung mehr oder weniger. Weil man steht da, man macht sich die Platten schon ein bisschen kaputt. Wenn er sagt, bei ihm sind schon 4 Platten kaputt gegangen, mir ist eine Single nur weggekommen und 2 sind schon kaputt. Dann sind das echte Verluste, die man nicht unterschätzen sollte. Im Helmut wird halt mit Herzblut gearbeitet. Und wie es aussieht, auch noch eine ganze Weile lang. Also das gibt nochmal eine Karaoke, nochmal mit diesem Heimorgler. Und das Motto diesmal lautet Lieder, die die Welt nicht braucht. Man soll sein liebstes Hasslied darbieten in irgendeiner Form. Also ich werde wohl Live is Live machen. Das habe ich immer am meisten gehasst, das Lied. Es gibt schon ein paar Anmeldungen. Also die Geschmackspolizei Freiburg ist auch dabei. Die intonieren, glaube ich, Wir von Freddie Quinn. Ein sehr reaktionäres Lied. Der James Boyle singt, ich glaube, In a Vein heißt das Lied. Ups, da bin ich als Background-Sängerin schon engagiert. Irgendjemand singt was von den Bee Gees. Und das dauert aber noch eine Weile. Die Leute melden sich meistens erst so 2 Wochen vorher an. Ich habe mir neulich eine Doppel-LP von Christian Anders gekauft. Heißt Taro Tor sei Aufstieg und Fall eines Popstars. Handelt sich dabei um ein Doppelalbum von 1973 in Hörspielform. Zwischen den Songs sind noch Dialoge und Szenen und so weiter. Würde ich vielleicht gern irgendwann aufführen lassen. Sehr lustig, sehr lustig. Wie für uns geschrieben. Könnte sein, dass das irgendwann im nächsten Jahr passiert. Und wenn es soweit ist, werden wahrscheinlich, wie meistens bei den Helmut-Veranstaltungen, 2 Leute die Sache nur dumpf durch die Tür hindurch erleben. Sie sitzen dann im Vorraum der Kneipe und machen die Kasse. In der Regel sind das 2 Männer vom Helmut-Team. So verpasst man dann auch noch die schönsten Sachen, die man selbst auf die Beine gestellt hat. Aber es gehört halt zum Job. Trixie Hussong, die Teamkollegin, steht an solchen Abenden, wie gehört, meist mit auf der Bühne und fragt sich vielleicht manchmal, warum sie ihre Abschlussarbeit in Soziologie über Fußballfans schreibt und nicht über die ganzen Typen, die sich im Helmut so gern vor versammelter Mannschaft zum Affen machen. Wäre doch mal ein spannendes Thema. Sie hörten? Affen, Bier und Hüfthosen. Die Saarbrücker Kneipe Helmut und ihre schrägen Veranstaltungen. Ein Feature von Katja Preisner.